Hadith Nummer 18. Ubadah ibn Samit, der an der Schlacht von Badr teilgenommen und zu den Gruppenführern in der Nacht von Al-Aqaba gehört hatte, berichtete: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte vor einer Gruppe seiner Gefährten, die sich um ihn scharte: Leistet mir den Treueschwur, dass ihr Allah weder etwas zur Seite stellt, noch stehlt, noch Unzucht begeht, noch eure Kinder tötet, noch Schändlichkeiten durch eure Hände und zwischen euren Beinen begeht, und dass ihr euch mir gegenüber im guten Sinne nicht ungehorsam verhaltet. Wer von euch dies erfüllt, der hat seinen Lohn von Allah zu erwarten. Und wer immer etwas davon begeht und dafür eine Strafe in dieser Welt erleidet, so gilt diese für ihn als Sühne. Begeht einer aber eine Tat davon und wird von Allah vor der Öffentlichkeit geschützt, so ist das Urteil bei Allah. Wenn er will, vergibt er ihm, und wenn er will, bestraft er ihn. So haben wir aufgrund dessen den Treueschwur geleistet.